Manchmal, wenn ich lese, wie Menschen versuchen, ihre eigenen Eltern zu verstehen, dann denke ich, dass auf dem Weg zwischen Kindheit und Autorschaft genuines Verständnis für das eigene Herkunftsmilieu offenbar so sehr abhanden kommen kann, dass nur der einigermaßen liebevolle Blick eines Bildungsbürgers auf die da unten bleibt. Das ergibt Sinn. Wenn man von einer Welt in eine andere Welt wechselt, wenn man aufsteigt, dann neigt man dazu, die Welt zu negieren, aus der man kommt, um ein Teil der neuen Welt zu werden. Der Welt der Soziologiestudentinnen und Redakteure mit Deutungshoheit. Der Welt der Macht. Der Welt der Normalität. Man überlebt in ihr am besten, wenn man sich von dem distanziert, was einmal war. Es ist ein Schutzmechanismus. Man schützt sich vor der Wut, die man früher einmal hatte und die wieder aufkommen könnte. Vor dem Neid auf die Sorglosigkeit. Vorm Beleidigtsein, vor der Traurigkeit. Ohne Schutz lässt es sich kaum aushalten, aber wenn man sich schützt, geht auch etwas verloren. Der besondere Sinn für Gerechtigkeit, der Blick von unten.